Verbinde und an ein Freudenopfer zünde. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir tragen unser Fahnen mit Wunsch und Freude zusammen. Unser Fahnen mit Wunsch und Freude jetzt zusammen. Wir tragen unser Fahnen. Wir tragen unser Fahnen. Mit Schuhen, und Freude ist zusammen.